Stimme der Stumm. Sanimus. Herzlich willkommen. Los geht's. Hör mir zu, ich heiß euch willkommen in meiner Zeit, wo alte Junge unterschätzen, weil sie überzeugt sind, dass heute alles leichter sei. In der Konsumgesellschaft schalt den Fernseher einmal ein. Reich und schön, Sweet 16, Glamour weit und breit. Doch deine Eltern sagen, Geld ist zweitrangig, weil Gesundheit ist das Wichtigste, zeigt deine Dankbarkeit. Aber nein, du wachst jeden Abend vom Geschrei der Eltern auf und weißt, Geldprobleme sind der Grund der Streitereien. Papiere sind der Grund für Angst in den Augen. Schikane Tag täglich füttert Hass in dein Bauch. Und die Juice schreibt, ich würd mich wiederholen in den Thema. Als wär Faschismus abgehakt, wenn man einmal davon erzählt. Es waren deine und dann meine, danach unsere Tränen. Doch keiner reicht uns ein Taschentuch, wollt uns verstehen. Die rosige Zukunft verwelkt in Unkraut, blieb stehen. Drum gehen die meisten lieber reich statt gesund aus dem Leben. Chill, als ich das letzte Mal zufrieden war, ist ewig her. Und darum hab ich heutzutage keine Tränen mehr. Es waren deine, meine, unsere, eure, ihre. Doch am Ende war all das eh nichts wert. Als ich das letzte Mal zufrieden war, ist ewig her. Und darum habe ich heutzutage keine Tränen mehr. Es waren deine, meine, unsere, eure, ihre. Doch wie es aussieht, schreibe ich wohl auf ewig Schmerz. Jugendliche gehen niemals ohne Alkohol fort. Jungs nehmen durchs Kiffen lieber ab als zu Sport. Mädchen wollen mit dem Strom schwimmen, aber davor müssen die Rettungsringe weg, so ertrinken sie sofort. In einem Meer aus Modelinien werden zu Bulimie getrieben, können nicht einmal mehr stoppen, dabei wollen sie. Beliebt es nicht, denn ich jede Clique wie ein Rollenspiel. Für deiner folgen sie ohne Willen, ohne Ziel. Denn es gibt keine Hilfe weit und breit. Und jedes Mädchen, jeder Junge in der Scheidung. Der Neue von Mama interessiert sich einen Scheiß. Für dich ist nur so nett, um sich bei Mama einzuschleimen. So wirst du kalt, doch, doch. Wenn man nachhakt, der lächeln sie. Egal, ob es grausam ist und zu Hause die Fetzen fliegen. Hier, wo dich, was du Vorbild nennst, seinen Dreck erzieht. Selber sich mit über 40 verhält wie der letzte Teen. Als ich das letzte Mal zufrieden war, ist ewig her. Und darum habe ich heutzutage keine Tränen mehr. Es waren deine, meine, unsere, eure, ihre. Doch am Ende war all das eh nichts wert. Als ich das letzte Mal zufrieden war, ist ewig her. Und darum habe ich heutzutage keine Tränen mehr. Es waren deine, meine, unsere, eure, ihre. Doch wie es aussieht, schreibe ich wohl auf ewig Schmerz. Väter merken nach 3 Kindern und 20 Jahren Ehe, dass sie schwul sind und suchen sich den Mann für ihr Leben. Mütter lassen ihre Family zurück für die Karriere, sehen die Kids und den Mann nur als lästige Barriere. Und der Priester, zu dem sie seit dem Kindesalter gehen, der am Gottesdienst die Reden hält, das Brot gibt und den Segen. Doch du machst du in den Nachrichten auf für die Vergehen, die ihr seit Jahren begangen, doch keiner schien etwas zu sehen. Und ihr fragt euch, wieso wir zugrunde gehen. Keiner sich traut, das Wort Hoffnung in den Mund zu nehmen. Wahre Freunde existieren nicht, nur Tiere sind zu dumm, um einem Mensch zu vertrauen, so werde ich niemals einen Hund verstehen. Doch ich peil, wieso wir Selbstmord begehen. Aha. Drogen konsumieren, yeah. Wegrennen vor jedem Mund, selber zerstören, uns hassen und jeden anderen auch. Doch leider haben wir dafür keine Tränen mehr.